meine Damen und Herren, heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsauflauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Coslestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molthworth aus den benachbarten Ortschaften Never Edelthorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherstone, dessen Besitz Thrampton Castle zurzeit an Lord Molthworth Horton, einem Vetter von Priscilla und Gwyneth Molthworth, vermietet ist. Gwyneth Molthworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Never Edelthorpe einen Schlipf. Verzeihung, einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molthworth Horton in Thrampton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molthworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherstone von Middle Fritham nach North Coslestone Hall in Thrampton Castle den Schlips aus Never Edelthorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molthworth in North Coslestone Hall eilt Gwyneth Molthworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thorsby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrampton Castle bei Lord Molthworth Horton arbeitet. Gwyneth Molthworth fährt nach North Coslestone Hall zurück, aber nicht über Middle Edelthorpe, sondern über North Thurston, Thrampton Castle, Middle Fritham und Nether Edelthorpe. Dort trifft sie Priscilla Molthworth, die mit Lord Molthworth Horton noch nachts von Bertha. Ja. Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Nach Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind die Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Literaturkritik. Die Frankfurter Buchmesse liegt nun 3 Monate zurück. Aber diese Zeit war erforderlich, das Angebot zu sichten, Wesentliches von Überflüssigem zu trennen, Bedeutendes von Unbedeutendem zu scheiden. Lassen Sie mich aus der Fülle der wichtigen Neuerscheinungen ein Werk herausgreifen. Hier werden Dinge in einer Eindringlichkeit und Präzision beschrieben, die bisher in der schöngeistigen Literatur nicht zu finden waren. Der Autor zieht es vor, anonym zu bleiben. Das überrascht, denn bei aller Offenheit zeigt das Werk eine ungewöhnliche Reinheit der Sprache und man sollte nicht zögern, es gerade der heranreifenden Jugend in die Hände zu legen, um sie mit den ganz natürlichen Vorgängen des Lebens vertraut zu machen. Aber bitte urteilen Sie selbst. Ich beginne auf Seite 294. Bischofshofen ab 20:01. Schwarzach St. Veit 20:42. Bad Gastein an 21:56. Schon diese Stelle ist ein kleines Meisterwerk. Ein nur scheinbar harmloses Zeugnis für die bestürzende Sachkenntnis des Verfassers. Und kurz darauf steigert sich das Werk zu einem seiner vielen dramatischen Höhepunkte. Steindorf ab 18:15, Adnang Puchheim 19:10, Wels an 19:40. Das ist fein beobachtet. Jedermann weiß, wie peinlich solche Stellen gerade bei Literaten minderer Qualität wirken können. Mit den Worten, in Salzburg Hauptbahnhof kann mit Anschluss nicht gerechnet werden, schließt das Werk. Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen. Fräulein Dinkel! Fräulein Dinkel! Sie haben gerufen? Ja, bitte setzen Sie sich. Heute sind es auf den Tag genau... Tag genau... Nicht mitschreiben. Heute sind es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Sie für mich tätig sind. Korrespondenz, Ablage, Sekretariat. Dass Sie daran gedacht haben. 15 Jahre. Und darum erlaube ich mir aus diesem Anlass, darum würden Sie mir eine Freude machen, darauf mit Ihnen anzustoßen. Nein, dass Sie daran gedacht haben, Herr Direktor. Aber ich muss noch die Post fertig machen. Nein, nein, nein, nein. Bitte, bitte. Treten Sie doch mal zu mir herüber. Und nun setzen Sie sich mal dahin. In Ihren Sessel? Sie machen mich ganz verlegen, Herr Melzer. Und ich nehme diesen hier. Außerdem habe ich Ihnen da noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ach, diese schönen Blumen. Aber das ist doch nicht nötig. Doch, Fräulein Dinkel, das ist nötig. 15 Jahre. Sie sind sehr freundlich, Herr Melzer. Sagen Sie Karl-Heinz zu mir. Karl-Heinz. Wie heißen Sie mit Vornamen? Renate. Renate. Und weiter? Dinkel. Ach ja, natürlich. Renate. Ja. Würden Sie für mich Ihr Haar lösen? Herr Melzer. Bitte. Ist eigentlich das Schreiben an die Firma Plötzmann raus? Ja, zusammen mit der Rechnung und 3 Durchschlägen. Renate? Ja? Darf ich Sie küssen? Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Darf ich meine Brille absetzen? Ganz recht, natürlich. Sie haben da schon Übung, was? Man könnte die Sessel auch in Kipplage bringen. Lassen Sie nur, ich mache das schon. Da unten muss ein ganz kleiner Griff sein. Wo? Hinten, unten. Warten Sie, ich habe es gleich. Da, sehen Sie. Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Sie waren mir noch nie so nahe, Renate. Wieso läutet es hier und nicht im Vorzimmer? Ich habe auf Ihren Apparat umgeschaltet. Ja, dann heben Sie doch ab, mein Gott. Vereinigte Europa Trikotagen GmbH Melzer und Co. Vertriebsleitung, guten Tag. Ich will versuchen, ob ich Herrn Direktor noch erreiche. Wen darf ich melden? Herr Kröger von der IFAG Mannheim. Moment, Herr Kröger, ich verbinde. Melzer? Herr Kröger, der Auftrag der IFAG ist bisher nicht eingegangen. Nein, aber die Konditionen sind uns ja bekannt. 400 rosa Schlitz verstärkt mit kurzem Arm. Ja, selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Meine Hand schläft ein. Machen Sie doch Ihr linkes Ohr frei. Ja. Seit 15 Jahren, Renate. Aha. Sie blasen mir ins Ohr. Bleiben Sie ganz ruhig. Küssen Sie mich. Ja, aber es geht nicht, wenn Sie den Kopf so weit zurücknehmen. Ich habe nicht so viel Übung wie Sie. Renate. Ja? Lassen Sie uns zur Sitzgruppe gehen. Ich bin doch nur ein Abenteuer für Sie. Jetzt nehmen Sie hier im Sessel Platz. Sie legen die Füße hoch und ich komme dann ganz gemütlich zu Ihnen. Sie machen mich noch ganz verrückt, Herr Melzer. Oh. Oh, Sie können mit Frauen umgehen, Herr Melzer. Küssen Sie mich. Es geht nicht. Aber es muss gehen. Andere machen es doch auch. Es darf nur nicht zur Routine werden. Drehen Sie doch Ihren Kopf ein bisschen. Nein, so geht das nicht. Geben Sie mir Ihre Hand, Renate. Kommen Sie hierher. Da, auf die Auslegeware? Sie machen mich noch ganz verrückt, Herr Melzer. Was ist denn das da? Was? Das ist ja das Schreiben von der IFAG Mannheim. Bitte, 400 Arosa schlitzverstärkt mit kurzem Arm. Auf dieses Schreiben warten wir seit 14 Tagen. Und wo liegt es? Oder bei dem Schreibtisch? Aber ich... Als führendes Unternehmen der Trikotagenbranche können wir uns Unkorrektheiten dieser Art nicht leisten. Karl-Heinz. Sagen Sie nicht Karl-Heinz zu mir. Ich dachte eben, was Beethoven wohl gedacht hat, als er das gemacht hat. Ich meine, als er das komponiert hat, was er sich da gedacht hat. Ich meine, was er sich gedacht hat, wenn er schon nicht gehört hat. Nicht gehört? 1796, bei Opus 3, hatte Beethoven Ohren wie ein Falke. Wie ein Falke? Falken haben doch keine Ohren. Ich meine... Falken haben keine Ohren? Na, hören Sie mal. Ja, ja. Falken hören aus 500 Meter Höhe eine Maus. So. Aber schließlich konnte Beethoven doch nicht fliegen. Was Sie nicht sagen. Jedenfalls das Andante aus dem Es-Dur-Trio hat der Meister deutlich gehört. Wer hat was gehört? Der Frauenüberschuss ist in den letzten 10 Jahren zu einem bedrückenden Problem geworden. Es ist zwar verschiedentlich gelungen, Frauen in Männer umzuwandeln, aber auch hierdurch ist man der Lösung der Frage nicht entscheidend näher gekommen. Professor Mutzenberger, dessen Name in diesem Zusammenhang ein Begriff geworden ist, hat ein Verfahren entwickelt, das es auch in Zukunft gestattet, die Anzahl der Frauen in vernünftigen Grenzen zu halten. Herr Professor Mutzenberger, Sie sind mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die erste gelungene Umwandlung einer Frau in ein Kaninchen. 1953 glückte es mir, den Kopf einer 40-jährigen Postangestellten auf ein 2-jähriges Kaninchen umzusetzen, nicht wahr? Die Dame verrichtete noch jahrelang Schalterdienst. Ha! Heiratete dann ein älteres Wildkaninchen und lebt heute nach ihrer Scheidung zurückgezogen in einer Heidelberger Kleintierhandlung. Ah, ja. Herr, Rösner. Rösner. Die Frau als solche muss in ihrer derzeitigen Form seit langem als überholt betrachtet werden, nicht wahr? Natürlich. Ganz abgesehen von dem bedrohlich anwachsenden Frauenüberschuss einerseits und einem spürbaren Mangel an hochwertigen Kaninchen andererseits, nicht wahr? Herr Professor, wenn... Und nicht zuletzt ist es eine bekannte Tatsache, dass über 70% aller Ehemänner lieber mit einem Kaninchen zusammenleben würden, nicht wahr? Natürlich. Ist das auf Ihrem Arm Ihre Gattin? Nein. Das ist die Lebensgefährtin des Aufsichtsratsvorsitzenden der Duisburger Rohstahl AG. Ah ja. Ich empfinde Sie als besonders geglückt, nicht wahr? Herr Professor, wie kann man eigentlich echte Kaninchen von künstlichen Frauen, oder nein? Ich meine, Sie echte meinen, Frauen von künstlichen Kaninchen. Meine, ich meine, ob man ein übernatürliches weibliches Kaninchen, ein Kaninchen irgendwie von einer von einem ganz normalen natürlichen in ein richtiges Kaninchen irgendwie rein äußerlich auseinanderhalten kann, nicht wahr? So. Herr Professor Mutzenberger, soviel ich weiß, stellte sich Ihre Frau Gemahlin für die ersten Versuche zur Verfügung. Hat sie, ich meine, ist sie... Leider ist dieser Versuch unbefriedigend verlaufen, nicht wahr? Sie bekam kräftigere Schneidezähne, sehr lange Ohren und einen kleinen Puschel... Puschelschwanz. Ah, ja. Ja, wir haben dann für Ihren Puschelschwanz ein kleines Loch, nicht wahr? Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Professor. Guten Abend. Karl-Heinz? Ja. Können Geiger eigentlich nur geigen und Trompeter nur Blasen? Ja. Ist das nicht sehr eintönig? Musiker sind mit ihren Instrumenten verheiratet. Aber sie könnten doch auch mal mit den Instrumenten ihrer Kollegen spielen. Theoretisch schon. Praktisch auch. Meinetwegen kann ein Trompeter auch mal praktisch in eine Geige blasen. Ich möchte, dass du meine Frage ernst nimmst. Ja. Warum sagst du dann, es wäre praktisch, in eine Geige zu blasen? Ich habe gesagt, es wäre möglich. Es wäre nämlich einfach unpraktisch. Es wäre unpraktisch, aber nicht unmöglich. Kein Geiger würde einen Trompeter in seine Geige blasen lassen. Nein, nein. Aber theoretisch wäre es natürlich möglich. Aber praktisch eben nicht. Wenn ein Trompeter in eine Geige bläse, dann bliese er praktisch. Wenn er theoretisch bliese, dann bläse er nicht. Er bläst also nur, wenn er praktisch bliese? Ja, ja, aber ein Trompeter bläst nun mal theoretisch in eine Geige. Warum gibst du nicht einfach zu, dass ein Trompeter niemals in eine Geige bläst? Mein Gott, weil ein Trompeter theoretisch in eine Geige blasen könnte, auch wenn er praktisch dazu keine Gelegenheit hätte. Also ich gehe in kein Konzert mehr, wenn ich darauf gefasst sein muss, dass plötzlich ein Trompeter theoretisch oder praktisch in eine Geige bliese. Liebchen, kein Trompeter wird je in eine Geige blasen. Ach, auf einmal. Ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner, Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie bereits im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte. Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne. Und ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne. Ach. Was heißt ach? Ach. Sie sagten, dass Sie gern so in der Wanne sitzen und ich meinte, ach. Aha. Ich hätte auch aha sagen können. Aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur... Herr Müller-Lüdenscheid! Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Ja, und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich bade auch nicht zum ersten Mal. So? Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne. Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was? Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Müller-Lüdenscheid! Herr Dr. Klöbner! Ich lasse jetzt das Wasser ein. wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich. Na also. Was machen Sie da? Ich lasse etwas kühleres Wasser ein. Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem heißen. Wenn ich jetzt einen Schuss von dem kalten dazu nehmen könnte? Das war eine Idee zu viel. Ach. Ich glaube, noch ein paar Tropfen heißes und man könnte sich einigen. Geht es so? Oh, ja. Vielen Dank. Oh, bitte sehr. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma. Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid. Akademiker wollen Sie sein. Ah. Also, was ist jetzt? Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen. Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen? Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch? Herr Müller-Lüdenscheid! Herr Dr. Klöbner! Also, lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein. Nein, mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht. Sie lassen sofort die Ente zu Wasser? Ich denke nicht daran. Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen. Bitte sehr. Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Da sind Sie ja schon wieder. Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner! Hören Sie! Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger als Sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? Ehrlichkeit. Ach, ja, ja, ja. Toleranz. Ja. Mut. Ja, ja. Anstand. Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, ja. Zähigkeit, Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Es kommt auf den Charakter an. Aber ich kann länger als Sie. Und das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Dann werden wir es ja sehen. Das werden wir sehen. Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger. Ich auch. Also eins, zwei, drei. Ist hier jemand? Hallo? Entschuldigen Sie, ist das hier Zimmer 107? Oh. Im Rahmen der EWG-Verhandlungen haben sich auf dem Gebiet der Teigwarenproduktion zwischen Deutschland und Frankreich schwerwiegende Differenzen ergeben. Herr Ministerialdirigent Dr. Walter Klöbitz vom Bundeswirtschaftsministerium erörterte die Frage, gefährdet die deutsche Nudel den Zusammenhalt der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Nudel... Die deutsche Nudel ist in den Mittelpunkt des Weltinteresses gerückt, seit die Bundesrepublik mehr Rohnudelmasse vernudelt als England und Frankreich zusammen. In der bevorstehenden Ministerratssitzung des Europäischen Wirtschaftsgemeinschaftswesens muss sich die qualitative Überlegenheit der deutschen Breitbandnudel erweisen. Oder wir gehen einer Nudelkrise unvorstellbaren Ausmaßes entgegen. In diesem Zusammenhang bringe ich mein Bedauern über eine Pressemeldung zum Ausdruck. Ich habe in meinem letzten Gespräch mit dem französischen Staatspräsidenten nichts geäußert von einem breiten Angebot an unzureichenden Nudeln, sondern von einem unzureichenden Angebot an breiten Nudeln. Es ist beschämend, dass gerade die linksintellektuelle studentische Jugend an der Nudelfrage völlig vorbei diskutiert. Weiß man denn in Kommunardenkreisen überhaupt, welche entscheidende Rolle die Krausbandnudel im politischen Bewusstsein des deutschen Volkes spielt? In diesen Tagen wird sich entscheiden, ob die Koalition an der Nudel zerbricht oder ob sich neue gemeinsame Impulse an ihr entzünden. Ich kenne keine linke und keine rechte Nudel. Es gibt nur eine deutsche Nudel. Sie sind der erfolgreichste Liebhaber von Wanne-Eickel? So ist es. Wie muss man, ich meine, was braucht man, um... Erstens, natürlich einen stark ausgeprägten... Aha. Und zweitens... Zweitens, ein sehr, sehr langes... Also gewissermaßen... Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanwell. Meine Damen und Herren, gewiss, Heiligabend ist erst morgen, aber es kann immerhin nicht schaden, sich schon heute einmal ein paar Gedanken darüber zu machen, womit wir unseren Lieben aus Familie und Freundeskreis eine Freude machen könnten. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass wir heute Nachmittag Frau Direktor Bartels Guten Tag. Im Studio begrüßen könnten. Sie ist Alleinherstellerin eines neuartigen Geschenkartikels, der schon Ende dieser oder Anfang nächster Woche in allen einschlägigen Geschäften erhältlich sein dürfte. Frau Direktor Bartels, Sie sind... Ich leite das führende Unternehmen der Geschenkartikelbranche und habe mir die Frage gestellt, weiß überhaupt jemand, was er seinen Lieben auf den Gabentisch legen soll? Niemand weiß das, gell? Und da haben da Sie... Da habe ich den Bartelschen Familien-Originalbenutzer herausgebracht, gell? Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? Ah ja, famos, wirklich wunderhübsch, die Frau. Und was kann man, wie soll man, ich meine, wozu... Bitte? Ich meine, wie benutzt man den Familienverwender? Familienbenutzer, Herr Rösner. Familienoriginalbenutzer, gell? Ah ja, Originalfamilien... Es ist ein Artikel, der schon durch seine gefällige Form anspricht, gell? Er ist formschön, wetterfest, geräuschlos, hautfreundlich, pflegeleicht, völlig zweckfrei und gegen Aufpreis entnehmbar. Ein Geschenk, das Freude macht für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? So, so. Er ist also im weitesten Sinne als Familiengebraucher... Benutzer! Familienbenutzer, das sagte ich Ihnen doch schon, gell? Ich wollte ja auch eben sagen, man benutzt den Familienverwender weniger als Gebrauchs... Sie sollen den Familienbenutzer als Benutzer gebrauchen. Mein Gott, drücke ich mich denn so undeutlich aus? Ich frage ja auch nur, ob die Benutzung des die Verwendung des Familienbenutzers nur für den Familiengebrauch oder... Was? Ob Sie den Familienoriginalbenutzer nur als Familienbenutzer benutzen oder beispielsweise auch im Freundeskreis ein Gebrauch des Benutzers... Herr Rösner, ich befinde mich hier in einer Anstalt des öffentlichen Rechts und lasse mich nicht in dieser Weise von Ihnen provozieren, gell? Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu wiederholen, jeder halbwegs gebildete Mensch kann den Familienoriginalverwutzer bewenden, aber nicht als Bewender verwutzen, gell? Ah ja, vielen Dank, Frau Direktor Bartels. Bitte, bitte. Für mein Enkelkind. Und was darf es da sein? Es muss ein bisschen was... nicht wahr? Wie alt ist denn das Kind? Ungefähr so. Ein Junge oder Mädchen? Tja. Na, Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt. Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Und es ist ein Mädchen? Nee. Also ein Junge? Nee. Ja, was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen. Wie ist es denn angezogen? Hosen, blaue Hosen. Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen. Nein! Wozu denn? Sagen Sie mal, was ist denn das hier für ein Laden? Wenn Ihr Enkelchen ein Zipfelchen hätte, dann könnte man immerhin... Zipfelchen? Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen. Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern und ein anständiges Zuhause. Und Zucht und Ordnung. Also, haben Sie nun Spielzeug für anständige Kinder oder nicht? Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß daran und die Eltern. Es ist wirklich etwas für die ganze Familie. Hier ist die Spielanleitung. Und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, der Uranstab, Neutronenbeschleuniger, Kühlsystem und die Sicherheitskuppel. Und was ist das da? Das sind Kühe, Häuser und Menschen für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet. Kann das auch richtig explodieren? Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fallen um und die kleinen Häuser und Menschen. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es nehmen? Jawohl! 64,50 Mark. Sie bekommen es original verpackt. Nehmen Sie auch viel Geld? Nein. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und viel Freude mit dem schönen Spiel. Braucht man beim Tennis eigentlich keinen Torwart? Hä? Oder ist das mehr wie Golf oder wie Billard? Hä? Aber wo ist denn das Loch? Sagen Sie doch mal. Hä? Ja, brauchen die beiden Männer denn keine Löcher? 3 Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stempel. Wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt? Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen. Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gerne sehen möchte. Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken. Nee. Es sieht aber so aus, als ob du hinguckst. Ich? Ja. Nein. Ich sehe nur ganz allgemein in diese Richtung. Aber du guckst hin. Du guckst da immer hin. Ich? Ich gucke da hin? Wie kommst du denn darauf? Es sieht so aus. Das kann gar nicht so aussehen. Ich gucke nämlich vorbei. Ich gucke absichtlich vorbei. Und wenn du ein kleines bisschen mehr auf mich achten würdest, hättest du bemerken können, dass ich absichtlich vorbeigucke. Aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich. Ja. Wir können doch einfach mal ganz woanders hingucken. Woanders? Wohin denn? Zur Seite. Oder nach hinten. Nach hinten? Ich lasse mir doch von einem Fernsehgerät nicht vorschreiben, wo ich hinsehen soll. Was wäre denn heute für ein Programm gewesen? Salzburger Nocken... Nein, ich meine... Ich meine eine Unterhaltungssendung. Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend im Fernsehen geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Heute ist der Apparat ja nur kaputt. Gott sei Dank. Ja. Da kann man sich wenigstens mal unterhalten. Oder früh ins Bett gehen. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich zu Bett zu gehen habe. Die drei amerikanischen Astronauten Purdy, Eldon und Brown sind zu dieser Stunde Gäste des Bundespräsidenten. Ab morgen werden sie auf einer Tournee die größten deutschen Städte der Bundesrepublik besuchen. Da keiner der drei Astronauten für ein Interview zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Gary Wycliffe zu uns ins Studio, der sich seit 1964 bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn befand. Wir möchten ihm Fragen stellen, die uns weniger der technischen als der menschlichen Seite der Raumfahrt näher bringen sollen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience in deep space flight and have, in fact, been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ja, dann ist das ja alles viel einfacher. Ja, also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Nicht? Aha, ach so. Aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht? Aber nach meiner Information... sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Aha. Und Sie sind nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein. Bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah ja. Verwaltungsinspektor, Herr... Wieland. Herr Wieland. Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf. Ja... Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen. Nein. Nicht? Nein. Aha. Und die Schwerelosigkeit ist auch wohl nicht das Hauptproblem des Verwaltungsapparates? Nein. Herr Wieland, was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt haben? Ja, alles in allem 18 Sekunden auf 100. Mein Wagen ist... Und Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht? Aha, das ist erstaunlich. Herr Wieland, Sie sind verheiratet? Ja. Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihr Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt? Nein. Sie vertreten also auch nicht die Ansicht, dass Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollen? Nein. Nicht? Ja, was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten jetzt im dritten Obergeschoss. Haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein. Nicht? Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem, Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienst eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird. Was? Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Gast im Studio begrüßen wir heute Herrn Dr. Sommer, den Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven und seinen besten Freund und Schüler. Herr Dr. Sommer, Sie erteilen diesem Hund seit Jahren Sprechunterricht. Jawohl. In deutscher Sprache. Richtig. Und Ihre Bemühungen hatten Erfolg. So ist es. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen, wie ein Mensch. Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Ja, mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen. Ja, ja, aber sagen Sie doch, was er sagen soll. Na, zum Beispiel den Namen von irgendeinem berühmten Schauspieler. Und welchen? Irgendein, Schmiedinger. Wie heißt denn dieser Blonde? Heinz Röhmann. Nein, der andere. Kurt Jürgens. Nein, nein, irgendwas mit F. Mit F. Oder P. Marlene Dietrich. So ähnlich. Hat er nicht in dem Film mitgespielt? In welchem? Von diesem italienischen Regisseur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mit I? Er heißt so ähnlich wie eine Autofirma. BMW? Nein, nein. Dieser Fußballspieler fährt so einen... Welcher Fußballspieler? Der das Tor in dem Endspiel geschossen hat. Wo, in Hamburg? Nein. In Bremen? Nein, Herr Dr. Sommer. Ja. Mit welcher Methode haben Sie dem Hund sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über 4 Jahre habe ich das Tier täglich 8 Stunden unterrichtet durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. Sensationell! Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal wo. Oh. Ah ja. Jetzt vielleicht etwas Längeres? Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach, nein. Ja, was denn nun? Na, irgendwas Nettes, Normales. Bitte sehr, bitte sehr. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so sehr. Also meinetwegen etwas aus dem kirchlichen Bereich. Gern. Bello, sag mal, 9 Nonnen holen Kohlen zum Kohleofen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich weiß nicht, Herr Doktor. Ich weiß nicht, ob das Tier diesem Thema gewachsen ist. Vielleicht sollten wir religiöse Bereiche überhaupt ausklammern. Wie Sie wünschen. Dann eventuell doch noch eine politische Äußerung. Nein, nein, nein. Oder etwas aus der Wirtschaft. Ja, bitte. Über Atomstrom. Nein, das sagt er nicht. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Aber ich versichere Ihnen, dass... Nein, ich versichere Ihnen, das Tier äußert sich rein privat, ohne jeden politischen Aspekt. Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Na, wenn schon. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen. Wie ein Politiker. Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Also gut. Aber nicht länger als eine Minute. Bello. Sag mal, Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. Solche Äußerungen heizen die Diskussion wieder ganz unnötig an. Also gut, Bello, sag mal, Otto Kohl fühlt sich wohl bei der Oberpost-Direktion. Das hat ja nun wieder überhaupt keinen aktuellen Bezug. Kann er nichts aus dem Themenkreis des Fernsehprogramms... Bello, sag mal Talkshow. Herr Dr. Sommer, darf ich offen sprechen? Na und? Der Hund kann überhaupt nicht sprechen. Das ist eine unverschämte Behauptung. Der Hund beherrscht nur einen einzigen Buchstaben, so etwas wie O. Mein Gott, was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Fischers Fritz fischt frische Fische. Und Holleri, du Dödel, die, diri, diri, dudel, dö. Das genügt. Wir wollen versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Hollerie. Hollerie, die... Dudel? Dudel. Jö. Jö. Herr Lilienkron, Hollera? Hollera, die da, die do. Danke. Ja, danke. Frau Hoppenstedt. Hollera, da, didel. Holleri. Holleri, die dudel, du. Du, dudel, die. Holleri, du dödel, du. Du dödel die im ganzen Satz. Hollerö de dudel dö. Du dödel die. Dö dudel dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerö du didel do. Die dudel dö. Du dödel die. Holla hi. Holleri. Holleri, de didel. Du dödel. Du. Du dödel die. Und alle, bitte. Holleri, du dödel die. Diri, diri, dudel dö. Danke. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr. Entschuldigen Sie, ich komme vom ORF Landesschule Salzburg. Bitte Sie, so freundlich zu sein, für unser Frauenjournal ganz kurz ein paar Fragen. Ja, wenn es nicht zu lange dauert. Wie ist Ihr Name? Hoppenstedt. Herr Dr. Vogler, wie erklären Sie sich den ständig wachsenden Zulauf Ihres Institutes? Ja, da haben Sie ganz recht, Herr... Schmoller. Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für modernes Jodeln, persönlich ins Leben gerufen. Das Jodeln, Also das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodel-Diplom, also mit Jodel-Abschluss, mit Jodel-Diplom-Abschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Diplom, ohne Jodel-Diplom. Das Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normal-Jodeln ohne Diplom, also ohne Jodel-Abschluss. Jodel-Diplom-Abschluss. Frau Hoppenstedt, was hat Sie als Frau veranlasst, in eine Jodelschule einzutreten? Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich von Männern gepachtet. Ich meine ja auch nicht, dass Sie... Ich finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind oder es passiert irgendwas, dann habe ich nach 2 Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und da habe ich als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich was Eigenes. Da habe ich mein Jodeldiplom. Ich möchte auch als Frau eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und nicht nur am Kochtopf stehen und meinem Mann die Hausschuhe hinterhertragen. Ist Ihr Gatte auch dieser Ansicht? Mein Mann möchte eine echte Partnerin haben, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten entwickelt für die Familie und für die Gesellschaft. Hollari, du Dödeldi! Die Dödeldö. Du Dödeldi! Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.